Laut Meldungen der südkoreanischen Nachrichtenagentur beriefen der Rat der Familien 6. April in die Volkssolidarität mit dem Versprechen vom 6. April, Organisationen der hinterbliebenen Familien der Opfer der Katastrophe des Schiffes Sewol am 20. Mai vor dem Parlamentsgebäude in Seoul eine Pressekonferenz ein und behaupteten dabei, die Behandlung des Revisionsantrages für das Sondergesetz zum Schiff Sewol im Parlament.